HR2 Kultur. Archivschätze. Mit Christiane Kreiner. Heute werfen wir einen Blick zurück auf das Verkehrschaos der 1950er Jahre. Das Auto war neu. Jeder wollte eins und jeder, der es sich leisten konnte, hatte eins. Das Auto wurde zum Statussymbol und das Lieblingsobjekt der Deutschen und die Anzahl der Autos wuchs. Für die Verkehrsplanung der Städte wurde die anrollende Blechlawine damals zu einer großen Herausforderung. Großstadtverkehr, Arterien verkalkt. Hören Sie jetzt eine Reportage aus dem Jahr 1958 von Klaus und Rolf Kolberg. Großstadtverkehr, Arterien verkalkt. Von Motorenmenschen, Fußgängerwild und überfüllten Straßenbahnen im Hexenkessel des modernen Cityverkehrs. Ein Bericht von Rolf und Klaus Kolberg. Also ich muss sagen, Herr Polizeirat, das ist ja wirklich furchtbar hier an der Hauptwache. Hier kommt ja überhaupt kein Mensch mehr durch. Hier ist ja alles total verstopft. Das ist also hier in den Verkehrsspitzenstunden immer so. Und Sie sehen, dass wir an verschiedenen Punkten Beamte eingestreut haben, die für einen sicheren Verkehrsablauf sorgen. Vor einiger Zeit vernahm man in Frankfurt vom Börsenplatz bis zum Rossmarkt ein ohrenbetäubendes Hubkonzert. Hunderte von Kraftfahrern machten ihrem Unmut über eine heillose Verstopfung der beiden Plätze und ihrer Umgebung Luft. Es dauerte an die 10 Minuten, bis das Knäuel wartender und hupender Fahrzeuge sich wieder einigermaßen entwirrt hatte. Und wer am folgenden Tage die Zeitung aufschlug, der konnte beispielsweise etwas lesen von vernichtender Kritik an der Verkehrsplanung, die mit dem Heute nicht immer fertig wird und morgen vollständig versagen muss. Was sagen Sie dazu, Herr Oberbart? Ja, es konnte kein Verkehrsplaner nach dem Kriege mit einer solchen Verkehrszunahme in den letzten Jahren rechnen. Es konzentrieren sich in erster Linie die Verkehrsstockung in den Spitzenzeiten, morgens und nachmittags, bei Geschäftsbeginn und wenn die Betriebe Feierabend haben. Ja, schon, aber wenn ich manchmal durch die Straßen fahre mit dem Wagen, dann komme ich einfach nicht mehr durch, weil eine ganze Straße blockiert ist. Ja, das kommt schon mal vor, durch Verkehrsunfälle verursacht. Da dreht das ohne weiteres ein und da geht eine gewisse Zeit darüber, bis die Verkehrspolizei diese Entflechtung durchführt durch Umleitung. Tja, die kleinen Ärgernisse, denen der Kraftfahrer heute in den Innenstädten ausgesetzt ist, sind Legion. Das ewige Herunterschalten in den zweiten Gang, das Rotlicht der Verkehrsampeln, das ein zügiges Fahren unmöglich macht, der Großraumwagen der Straßenbahn, der sich schwerfällig um die Ecke bewegt, die Umleitungen über enge Nebenstraßen, die zunehmende Zahl der Einbahnstraßen und die Fußgängerstreifen, vor allem die mit Selbstbedienungsampeln, die von Kindern und schadenfrohen Passanten oft ohne Grund betätigt werden. Aber nicht nur beim Fahren selbst hat der Kraftfahrer seinen Ärger. Da, haben Sie nicht gesehen? Parkverbot. Parkverbot? Wir haben ja gerade eben erst hier gehalten. Knapp 2 Minuten vielleicht. Sie stehen hier seit 10 Minuten, stehen Sie hier. Ach, 10 Minuten, das kann gar nicht stimmen. Genau 10 Minuten. Ich stehe nämlich schon die ganze Zeit da drüben und sehe Ihnen zu. Kostet 2 Mark, gebührenpflichtige Verwarnung. Wenn Sie mit der Verwarnung nicht einverstanden sind, ja, dann ja, können ja, Sie... Ja, geben Sie nur her. Das ist ja wirklich allerhand sowas, wo hier weit und breit kein Parkplatz ist. Geht mich nichts an, ich habe da meine Vorschriften. Ja, man wird doch noch im Geschäft was abholen dürfen. Fahren Sie weiter. Aber mein Mann ist doch noch in dem Geschäft. Schon für den Gelegenheitsfahrer ist das Cityverkehr voller Widerhaken und kleiner Ärgernisse. Aber was hat dagegen erst der kraftfahrende Berufstätige auszustehen? Wissen Sie, als ich mir vor 8 Jahren den ersten Wagen anschaffte, da brauchte ich von unserem Haus draußen in der Siedlung bis zur Firma nur eine Viertelstunde. Wir hatten damals zwar noch nicht diese Verkürzung durch die neue Straße, die sie jetzt gebaut haben, aber in der Stadt selbst, da kam ich viel schneller voran als heute. Vor allem konnte man da noch den Wagen vorm Geschäft abstellen. Heute, da geht immer erst eine regelrechte Karussellfahrt um die nächsten Häuserblocks los, bis ich irgendwo noch einen freien Parkplatz finde. Und dann kann ich meistens noch so an fünf Minuten zu Fuß zurücklaufen. Na, was das für mich bedeutet, das können Sie sich vorstellen. Ja, ich muss morgens glatt 20 Minuten früher aufstehen, wenn ich noch rechtzeitig im Geschäft sein will. Aber immer noch steht im Werbeprospekt der Autofirma, bei der dieser Prokurist eines kleinen Importgeschäftes jetzt bereits seinen dritten Wagen gekauft hat, der vielversprechende Satz: Mit diesem besonders gut geglückten und vernünftigen Wurf moderner Ingenieurkunst kann man beruflich wie privat großzügig disponieren. Er gehört längst zum Bild der Städte nahezu aller Länder. Denn mit diesem Wagen meistert man kleine und große Entfernungen ohne Verschwendung und man bleibt überlegener Gebieter über Raum und Zeit. Überlegener Gebieter über Raum und Zeit. O liebenswürdiger Optimismus. Welches aber sind die Ursachen, warum dergleichen Werbesprüche heute in den Großstädten immer mehr zur Illusion geworden sind? Die nach dem Zweiten Weltkriege einsetzende wirtschaftliche Konjunktur bewirkte in fast allen Ländern eine so rasche Steigerung des Motorisierungsgrades, wie man sie in den ersten Nachkriegsjahren für unmöglich gehalten hatte. Schon 10 Jahre nach Kriegsende zählte man in Österreich einen Kraftwagen auf 40 Bewohner, in Westdeutschland einen Kraftwagen auf 24 Bewohner, in England einen Kraftwagen auf 12 Bewohner und in den USA sogar einen Kraftwagen auf 3 Bewohner. Die Motorisierung hat seitdem jedoch noch ständig zugenommen. Statt auf 24 Bewohner anno 1955 zählte man anno 1957 bereits auf 16 Bewohner der Bundesrepublik je einen Kraftwagen. Motorräder und Mopeds nicht inbegriffen. Merken wir uns die Quote 1:16. Wir kommen auf sie wieder zurück. Fragen wir zuvor, in welchem Grade neben der ständigen Zunahme der Motorisierung auch die Verkehrsfläche der Großstädte vergrößert werden konnte. Darüber diskutiert man in den Verkehrsparlamenten Deutschlands ebenso wie beispielsweise in einem schweizerischen Autoclub. Aber Herr Stadtrat, es geht ja hier nicht ums Parken allein. Auch das Fahren selber ist ja fast unmöglich, wenn man zum Beispiel mittags noch heimfahren will. Die Stadt muss halt in Gottes Namen mehr Straßen bauen und wenn es sein muss, auch unten durch. Ja, das stimmt. Um die zweite Fahrebene unter der Erde werden wir sowieso nicht herumkommen. Jedenfalls auf die Dauer nicht. Vor allem für die Tram nicht. Aber über der Erde ist nichts mehr zu machen. Da ist kein Raum mehr für neue Straßen. Zürich hat seit 1900 seine Straßenfläche fast verdoppelt. Aber die Einwohnerzahl hat sich noch mehr wie verdoppelt. Nicht nur das. Der heutige Züricher legte im Laufe des Jahres im Stadtverkehr 10-mal so viel Kilometer zurück wie der Züricher von damals. Das heißt also, der Personenverkehr innerhalb der Stadt ist 25-mal so groß wie im Jahre 1900. Ja, die Mehrbelastung des Straßennetzes soll heute sogar das 60-fache betragen. Wir machen ja schon, was wir können, um den Verkehr noch einigermaßen flüssig zu halten. Aber Wunder können wir natürlich keine vollbringen. Solche Zahlen erregen natürlich unser Staunen. Aber sie sagen noch nichts über jene kritische Grenze aus, von der ab die europäische Großstadt nicht mehr in der Lage ist, den Kraftverkehr, zumindest in den Hauptverkehrszeiten morgens und abends und in vielen Städten auch mittags, zu bewältigen. Wo aber liegt diese Grenze der Verkehrssättigung? Welchen Motorisierungsgrad kann die europäische Stadt noch ohne große Störungen verkraften? Der bekannte deutsche Verkehrsingenieur Professor Kurt Leibbrand von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich hat für diesen Fall ziemlich genaue Anhaltswerte errechnet. Der Verkehr in der heutigen europäischen Millionenstadt kann sich nur bis zum Motorisierungsgrad von 1:24 reibungslos abspielen. Die Bundesrepublik aber hat, wie wir hörten, bereits die Quote 1:16 erreicht. Ein Auto auf 16 Personen. Für die Halbmillionenstadt gilt als Höchstgrenze die Quote 1:17. Auch die Stadt von 500.000 Einwohnern ist also bereits in hohem Grade störanfällig. Mit anderen Worten, wenn man einmal nur ganz schematisch nach den Anhaltswerten von Professor Leibbrand gehen würde, so hätte in der Bundesrepublik heute bereits 1 Dutzend Großstädte diesen Sättigungsgrad erreicht. Hamburg, München, Köln, Essen, Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund, Stuttgart, Bremen, Hannover, Duisburg. Aber nicht genug damit. Der Prozess der Motorisierung geht ständig weiter. Für den Fall einer Fortentwicklung im bisherigen Ausmaß gibt Professor Leibbrand für die nächsten 25 Jahre, denn für einen solchen Zeitraum muss der Verkehrsingenieur planen, diese Prognose ab. Die Bevölkerung wird in den mitteleuropäischen Städten während der nächsten 25 Jahre durchschnittlich um 10-20% wachsen. Die Zahl der Kraftwagen voraussichtlich um 150-200%. Das bedeutet, dass der Kraftwagenverkehr in diesem Zeitraum im Ganzen genommen auf das 3,5-fache bis 4,5-fache anschwellen wird. Und das würde bedeuten, dass dann nicht einmal die Städte von 30.000 Einwohnern mehr in der Lage sein würden, in den Hauptverkehrszeiten den Kraftverkehr zu bewältigen. Schon heute sprechen wir vom Verkehrschaos. Für das aber, was wir in 25 Jahren erleben würden, müsste man erst ein neues Wort erfinden. Also wenn ich mir vorstelle, wie der Verkehr hier am Gutleutkreisel in 20 oder 25 Jahren aussehen wird, wenn der Verkehr mal auf das 3- oder 4-fache angewachsen sein wird bei dem Betrieb, der hier heute schon herrscht. Die Polizisten, die werden ja überhaupt nicht fertig hier, Herr von Rosenthal. Ja, wir sind ja hier gerade in der Stunde des einsetzenden Berufsverkehrs morgens und wir beobachten hier, dass die Ampelanlagen eingeschaltet sind, aber dass sie nicht genügen, sondern dass außerdem noch Polizeibeamte hier stehen, die versuchen, mit dem Verkehr fertig zu werden, was ihnen mühsam gelingt. Hier beobachten wir immer wieder sich ergebende Stockungen und dass also die Fahrzeuge trotz Grünlicht nicht fahren können, weil die Straße einfach verstopft ist. Ja, was sollen aber die armen Autofahrer machen, ob sie sich nun links einordnen oder rechts einordnen? Na, gucken Sie doch da drüben, der kommt doch überhaupt nicht durch. Der Polizist winkt, na, wo soll er hin? Soweit die Situation des Kraftverkehrs in unseren Großstädten. Nicht selten gipfelt der Zorn der Privatkraftfahrer über sie in der kategorischen Forderung: Die Straßenbahn ist an allem schuld. Fragen Sie mal rum, das wird Ihnen jeder bestätigen, der den ganzen Tag mit dem Wagen in der Stadt unterwegs sein muss. Die Straßenbahn gehört raus aus der Innenstadt. Oder wenigstens unter die Erde. Aber auch die Millionen Menschen, die nach wie vor die Straßenbahn oder den Omnibus benutzen, können ihrerseits ein Lied über die Folgen des ständig steigenden Privatverkehrs singen. Im vergangenen Jahr hat auf einer Tagung der Großstadtverkehrsexperten in Essen der Verkehrsingenieur Dr. Fritz Lehner, Leiter der Überlandstraßenbahn in Hannover, festgestellt: Die Reisegeschwindigkeit der öffentlichen Verkehrsmittel beginnt in den Innenstädten unter dem Einfluss des immer dichteren Individualverkehrs immer mehr abzusinken. Das zeigt vor allem das Beispiel München. Im Jahre 1955 sank das Reisetempo dort von 20 km pro Stunde in den Außenvierteln auf 11 Stundenkilometer in der Innenstadt. Heute aber fährt die Münchner Straßenbahn schon nur noch im 8-Kilometer-Tempo durch den Stadtkern. Der Fahrgast der Straßenbahn und in etwas gemilderter Form auch der des Omnibusses muss die Folgen dieser Entwicklung büßen. Er muss oft endlos lange auf seine Linie warten und er erleidet seelische Tantalusqualen, wenn seine Bahn oder sein Bus alle 200 Meter auf irgendein Hindernis stößt und nicht vom Fleck kommt. Er kann sich nicht mehr auf die fahrplanmäßigen Anschlüsse verlassen und er erreicht sein Ziel oft sehr verspätet. Diese Verlangsamung und Unzuverlässigkeit der öffentlichen Verkehrsmittel hat ihre Ursache eindeutig und ausschließlich im ungeheuren Anwachsen des Privatverkehrs. Aber es gibt auch Kalamitäten, die, zumindest teilweise, den Versäumnissen der Stadtbauverwaltungen und der Verkehrsbetriebe selbst zuzuschreiben sind. Wohlgemerkt, auch sie treten meistens nur während der Hauptverkehrszeiten in Erscheinung. Der Wagen ist besetzt, bitte nicht mehr zustand, bitte. Da ist ja noch Platz genug da drin. Ja, da können Sie ruhig ein bisschen aufrücken da drin. Sollen Sie mal sehen, wie da Platz wird. Wie Ölsardinen sind die Fahrgäste zusammengedrückt. Und bei jedem Halt hagelt es Grobheiten. Aber sie sind im Grunde nur die fehlgeleitete Wut über die Misshelligkeiten, denen man im öffentlichen Verkehrsmittel tagtäglich ausgesetzt ist. Kein Wunder, wenn viele Berufstätige schon an ihren Arbeitsplätzen nervös, verärgert und erschöpft ankommen und nicht selten noch einen Tadel wegen Verspätung einstecken. Tatsächlich könnte man aber durch eine Reform der Straßenbahnnetze, durch dichtere Zugfolge und andere organisatorische Mittel eine spürbare Linderung der Nöte herbeiführen. Der öffentliche Verkehr, insbesondere die Straßenbahn, hat in der Bundesrepublik bisher die Höchstgrenze der Leistungsfähigkeit nur an wenigen Stellen erreicht. Aber noch etwas anderes verdrießt den Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel: die unbequeme, ja menschenunwürdige Beförderungsweise im Spitzenverkehr. Gewiss, Ortega y Gasset hat schon 1929, und zwar in einem verhältnismäßig weiträumigen Lande wie Spanien, festgestellt, dass der Mensch heute überall als Masse in Erscheinung tritt. Wir sehen die Menge als solche im Besitz der von der Zivilisation geschaffenen Einrichtungen. Aber ist dies nicht der Idealzustand? Die Bahn hat ihre Sitze, das Hotel hat seine Zimmer, damit sie besetzt werden. Zweifellos. Dennoch ist es Tatsache, dass früher solche Anstalten und Verkehrsmittel nicht voll zu sein pflegten, während sie heute die Fülle nicht mehr zu fassen vermögen. Ausdruck dieser seit 1929 noch vehement gesteigerten Entwicklung ist heute beispielsweise der Großraumwagen. Stolz blickten anfangs viele Straßenbahnfahrer auf dieses neue repräsentative Gefährt, aber es machte sie in Wahrheit nur noch mehr, noch eindrücklicher zur Masse Mensch. Ein Dreiwagenzug der Straßenbahntypen von früher fasste mit 250 Personen ungefähr die gleiche Personenzahl wie der moderne Zweiwagenzug mit Großraumwagen. Im alten Dreiwagenzug gab es durchschnittlich 72 Sitzplätze. Im modernen Zweiwagen-Großraumzug aber gibt es nur 52 Sitzplätze. Verlangsamung, Unpünktlichkeit, Überfüllung. Das sind die Symptome der Krise aller öffentlichen Verkehrsmittel. Viele Kraftfahrer stellen sich nun ihre Überwindung sehr einfach vor. Also ich verstehe das nicht. Die Leute können doch mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Moped. Da kämen sie doch viel schneller vorwärts. In Holland fahren fast alle Leute auf zwei Rädern zur Arbeit. Na ja, oder mit dem Auto. Guck doch mal auf die Fabrikhöfe. Da steht doch ein Wagen neben dem anderen. Na eben. Da geht die Entwicklung hin. Zum Privatverkehr, zum eigenen Fahrzeug. Diese Straßenbahnen sind ja unmöglich. Die unbeweglichen Kästen halten den Verkehr ja bloß auf. Die Tatsachen sprechen aber, wie Dr. Lehner in seinem Essener Referat feststellte, bisher gegen diese Annahme. Wenn die öffentlichen Verkehrsunternehmungen in Westdeutschland heute trotz ständiger Zunahme des Privatverkehrs noch einen Verkehrszuwachs von fast 4% pro Jahr zu verzeichnen haben, so deshalb, weil einmal das Verkehrsbedürfnis infolge der gewandelten Siedlungsstruktur größer geworden ist, zum anderen, weil die Bevölkerung fast aller Großstädte von Jahr zu Jahr nicht unwesentlich zugenommen hat. Man sieht, der öffentliche Verkehr hat bisher auf dem europäischen Kontinent nichts von seiner Bedeutung eingebüßt. Aber selbst wenn er einmal einen leichten Rückgang verzeichnen würde, so spreche das keineswegs gegen die wichtige Rolle von U-Bahn, Straßenbahn und Bus. Denn immerhin haben sie, Schulkinder und Studenten, nicht mitgerechnet, zu etwa 50% Berufstätige zu befördern. Na schön, das sind Zahlen vom grünen Tisch. Und ich sage Ihnen als Verkehrsteilnehmer, als Kraftfahrer, die Straßenbahn ist an allem schuld. Sie gehört raus aus der Innenstadt oder unter die Erde. Und was sagen die Straßenbahnfahrer? Also ich finde, wenn nicht jeder, der ein Auto hat, meinte, dass er jeden Weg unbedingt mit seinem Wagen zurücklegen muss, dann gäbe es überhaupt keine Verkehrsmisere. Die Autofahrer sind schuld. Fragen Sie mal rum. Ja, also bitte, fragen wir mal den Leiter der Frankfurter Verkehrspolizei am Polizeirat Jordan. Wer ist denn nun eigentlich schuld, die Straßenbahn oder die Autos? Tja, Schuld. Wem soll Schuld hier zugemessen werden? Müssten wir eigentlich sagen, Schuld an all dem, dass der Individualverkehr so angewachsen ist, wäre dann unser angehobenes Sozialprodukt oder sagen wir der allgemeine Wohlstand, der doch in der Bundesrepublik vorhanden ist. Aber schauen Sie doch mal hier, die Straßenbahn hier, mal dickes Kreisel, die verstopft doch wirklich den Verkehr. Wenn hier zwei Züge mitten im Kreisel stehen, dann können die Fahrzeuge doch schon nicht mehr durchfahren. Dann ist doch schon alles zu. Dann schauen Sie sich doch da drüben den Beamten an. Der kann doch nichts machen. Der muss eben warten, bis die Straßenbahn vorbei ist. Die nimmt doch viel zu große Fläche ein. Vergleichen Sie doch einmal die Flächen, die beansprucht werden von dem öffentlichen Verkehrsmittel im Verhältnis zu dem Individualverkehr. Ja, also ich sehe nur, dass die Straßenbahn sehr viel größer ist als ein Auto. Privatverkehr oder öffentlicher Verkehr? Das ist hier also die Frage. Die Nöte beider Verkehrsarten haben wir bisher erörtert. Aber ehe wir auf Lösungs- oder wenigstens auf Linderungsmöglichkeiten zu sprechen kommen, wenden wir unsere Aufmerksamkeit einige Minuten lang demjenigen Lande zu, das bereits vor 1930 bei dem gleichen Motorisierungsgrad angelangt war, den wir in Mitteleuropa erst heute erreicht haben. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Das Verkehrschaos, das der gesteigerte Privatverkehr in den amerikanischen Großstädten hervorrief, führte vielfach zu einer regelrechten Auflösung der Innenstädte. Ja, öfters sogar zur Auflösung der Stadtstruktur schlechthin. In den Stadtzentren von Boston und Detroit zum Beispiel wurde mehr als ein Viertel der Gebäude niedergerissen. Die Grundstückspreise sanken in den Stadtkernen rapide und erschreckend. Die Chamber of Commerce of the United States, die US-Handelskammer, stellte zum Beispiel in New York fest, die Grundstückswerte der New Yorker Innenstadt sind in den vergangenen 20 Jahren um 44% zurückgegangen. Nur eine Lösung der Verkehrsprobleme kann weitere Verluste verhindern helfen. Auch die öffentlichen Verkehrsbetriebe erlebten eine Krise ohnegleichen. In vielen Städten wurde die Straßenbahn abgebaut. Von 42 städtischen Straßenbahnbetrieben im Jahre 1950 existiert heute etwa nur noch die Hälfte. Und doch machte die Not auch erfinderisch. Man sah ein, dass man den öffentlichen Verkehr attraktiver gestalten musste. Zum Beispiel berechtigt in manchen Städten die U-Bahn-Fahrkarte zum kostenlosen Parken an den Zusteigestationen, sodass der Autobesitzer bis zu den Außenstationen der U-Bahn zügig im eigenen Wagen fahren kann und andererseits den zeitraubenden Strapazen des Cityverkehrs entkommt. Statt den Wagen am U-Bahnhof gebührenfrei zu parken, kann der Fahrgast mancherorts auch einen kostenlosen Omnibus-Zubringerdienst in Anspruch nehmen. Aber jener Ausgleich zwischen Privatverkehr und öffentlichem Verkehr, der einerseits den innerstädtischen Kraftfahrverkehr stockungsfrei gestaltet, zum anderen aber die Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Verkehrsbetriebe sichern würde, wurde trotz aller Bemühungen nicht erreicht. Die Stadtplanung von Washington sah sich daher wörtlich zu folgender Feststellung veranlasst. Wohlgemerkt, sie ist im Rivalitätskampf zwischen öffentlichen und privaten Verkehr nicht Partei, sondern sie steht über den Parteien. Wenn mehr Leute die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen würden, so würden weniger Privatwagen auf den Straßen verkehren und die Straßen wären weniger überlastet. Der öffentliche Verkehr selbst wäre bequemer und schneller. Die Allgemeinheit müsste nicht so viel für neue Straßen- und Brückenverbesserungen ausgeben. Die Aufgabe ist, die Leute durch Verbesserung des öffentlichen Verkehrs so zu beeinflussen, dass die Tendenz vom öffentlichen Verkehr zum Privatwagen hin abgebremst oder gar umgekehrt wird. Da ein Autobus etwa 30 Mal so viele Leute befördert wie ein Auto, ist es nur recht und billig, 30 Autos aufzuhalten, um einen einzigen Omnibus zu beschleunigen. Die Aufgabe ist nicht, Fahrzeuge zu befördern, sondern Personen. Diesen letzten Satz müssen wir als Hauptlehre aus dem Beispiel des amerikanischen Großstadtverkehrs ansehen. Denn auch bei uns in der alten Welt sind Anzeichen einer unheilvollen Entwicklung zu erkennen. Zwar haben die Geschäftsviertel der Innenstädte noch keine rückläufigen Bilanzen zu verzeichnen, aber die Verlangsamung des Cityverkehrs hat bereits überall wirtschaftliche Folgen anderer Art. So sind zum Beispiel die Transport- und Belieferungsfirmen zu einer zunehmend unproduktiveren Arbeitsweise verurteilt. Je länger ihre Fahrzeuge im Verkehr hingehalten werden und je schwieriger die Zufahrtsbedingungen zu den Geschäften sind, umso mehr Fahrzeuge und Personal werden erforderlich und umso teurer wird am Ende auch die Ware, die sie befördern. Ehe wir nun auf die Lösungsmöglichkeiten zur Behebung der großstädtischen Verkehrsnöte zu sprechen kommen, fassen wir noch einmal alle Fakten zusammen, die Sie überhaupt erst heraufbeschworen haben. Die ständige Zunahme der Privatkraftfahrzeuge. Die Überlastung des öffentlichen Verkehrs. Beides zusammen ergibt den Ärger über die Benutzung der gleichen Fahrfläche durch Privatverkehr und öffentliche Verkehrsmittel. Der Mangel an Verkehrsfläche. Parallel dazu der Mangel an Parkraum. Indirekt trägt auch zur Verkehrsnot bei, dass in den Stadtkernen immer mehr Hochhäuser gebaut werden, die weiteren Verkehr auf sich ziehen. Der wohl entscheidendste Notstand ist endlich die Zusammenballung des Verkehrs während der Stoßzeiten bei Arbeitsbeginn und Schluss. Für die Beseitigung der Verkehrsnot gibt es nun, das muss betont werden, keine Patentlösung, die sich auf alle Großstädte anwenden lässt. Die Struktur unserer Städte ist oft sehr unterschiedlich. So muss eine Stadt wie Hamburg, in der sich morgens ohne starken Gegenverkehr riesige Verkehrsströme zur City hin und abends wieder zurück bewegen, andere Lösungen finden als eine Stadt wie Frankfurt, wo sich morgens und abends fast ebenso viel Berufsverkehr von den Außenvierteln in die Innenstadt wie auch umgekehrt von der Stadt in die Industriestädte der Umgebung wie Offenbach und Höchst bewegt. Oder eine Stadt wie Darmstadt mit ihrem Gitternetzstraßensystem kann einfachere und überschaubarere Lösungen treffen als das verwinkelte Würzburg oder als zum Beispiel Frankfurt. Tja, Polizeirat Jordan, eine Verkehrsstauung mehr in Frankfurt. Ein absolut alltäglicher Vorgang bei Ihnen, nicht? Ja, wir haben täglich in den Verkehrsspitzenstunden an unseren neuralgischen Punkten geringe Verkehrsstauungen, die mal größer, mal kleiner sind. Kleine Verkehrsunfälle können schon größere Stauungen auslösen. Wir haben deshalb insofern Vorsorge getroffen, dass solche kleinen Störungen raschestens beseitigt werden, indem wir täglich in den Verkehrsspitzenstunden zusätzlich Beamte der motorisierten Verkehrsüberwachung an diese neuralgischen Punkte schicken. Stehen denn eigentlich immer auf Anforderungen so viele Beamte zur Verfügung? Wir haben unseren Einsatzplan für all diese Dinge und wir haben an den wichtigsten Punkten Funkwaren stehen, die uns immerhin es ermöglichen, rechtzeitig dirigieren zu können. Der morgendliche und abendliche Berufsverkehr drängt sich in vielen Orten auf nur etwa 45 bis 60 Minuten zusammen. Die Städte, die noch geteilte Arbeitszeiten haben, erleben eine noch kürzere und folglich stärkere Verkehrsspitze mittags nach 12 Uhr. Wie kann man solche Verkehrszusammenballungen verhindern? Eine durchdachte zeitliche Staffelung der Arbeitszeiten könnte in allen Städten die Verbreiterung dieser sogenannten Verkehrsspitze auf etwa anderthalb Stunden und damit eine erhebliche Verringerung der Verkehrsdichte und der Störanfälligkeit des Fließverkehrs bewirken. Ja, also die zeitliche Korrektur des Großstadtverkehrs ist natürlich eine Möglichkeit, aber wie sieht es damit bei uns in Frankfurt aus, Herr Oberbauer? Hat die Stadt eigentlich irgendwas unternommen in dieser Hinsicht? Ja, seit einigen Tagen hat die Stadtverwaltung auch ihre zur Abflachung der Verkehrsspitzen ihre Dienstzeiten geändert. Mhm. Der Anfang ist 7.15 Uhr, statt seither 7.30 Uhr. Der Schluss der Dienstzeiten ist auf 16.45 Uhr statt 17 Uhr. Also Sie haben Ihre Anfangszeiten schon um eine Viertelstunde verlegt. Und wie sieht das in den Großbetrieben aus? Ja, es werden Verhandlungen geführt, dass man auch dementsprechend bei Großbetrieben die Anfangs- und Endzeiten der Betriebe ändert. Aha, nun kann man nur hoffen, dass diese Verhandlungen zum Erfolg führen. Aber kann man eigentlich auch räumlich etwas tun? Also kann man etwas unternehmen, um den Verkehr in einer Großstadt wie Frankfurt auch räumlich auseinanderzuziehen? Ja, das ist meiner Ansicht nach möglich, durch weitere Verbreiterung von Hauptverkehrsstraßen und noch weitere Einführung von Einbahnstraßen. Aber das wird wahrscheinlich auf Schwierigkeiten stoßen, oder? Ja, es wird etwas komplizierter und es wird auch mehr Geld kosten. Aber ich glaube, wir werden nicht umhin kommen, diese Maßnahmen zu durchführen. Ganz allgemein gesprochen stehen da zunächst einmal zwei grundverschiedene Therapien zu Gebote. Erstens, organisatorische Maßnahmen zur Regelung, Sortierung und notfalls zur Einschränkung des Verkehrs. Also die Anpassung des Verkehrs an die Stadt. Zweitens, die Schaffung neuer Verkehrs- und Parkflächen. Also die Anpassung der Stadt an den Verkehr. Die erste Heilmethode, die Begrenzung und Regelung des Verkehrs, ist meistens billiger. Sie respektiert das historische Gesicht der Städte. Sie ist aber insofern unerquicklicher, als hinter ihr ständig der gestrenge Zeigefinger polizeilicher Aufsicht spürbar bleibt und die Drosselung des Verkehrs für die Geschäftsviertel oft wirtschaftliche Nachteile verursacht. Die zweite Heilmethode, die Gewinnung neuer Verkehrsräume, ist teurer und stößt auf mannigfaltige organisatorische und privatwirtschaftliche Widerstände. Zudem sind ihr städtebaulich und kulturgeschichtlich oft enge Grenzen gesetzt. Es ist wenig bekannt, dass schon die alten Römer eine recht handfeste Verkehrsnot gekannt haben. Für welche von den beiden Methoden Sie sich damals entschieden? Hey, hey, da, Landmann! Wer hat dir den Karren in die Stadt zu lecken gestattet? Was? Wer dir den Karren in die Stadt zu lecken gestattet hat? Niemand. Aber niemand hat es mir untersagt. Willst du behaupten, du kennst die Tabula Heracleensis nicht? Was? Das Gesetz, gegeben vom Allerhöchsten Senat, zum Einhalt des verwirrenden Verkehrs in der Stadt Rom. Nie gehört von diesem Gesetz. Was? Niemals, ich schwöre es. Niemand außer den Männern im Dienste der öffentlichen Angelegenheiten und den Priesterinnen der Vesta ist es gestattet, in der Stadt Rom in der 6. bis zur 16. Stunde mit Räderfahrzeugen zu zirkulieren. So lautet das Gesetz. Los, kehre um und sei froh, dass ich dich nicht bestrafe für deine Unwissenheit. Das wäre die radikalste Methode, um die Verkehrsprobleme mit gesetzgeberischen Mitteln zu lösen. Sperrung der ganzen Stadt für den privaten Verkehr. Aber kann man im 20. Jahrhundert noch so verfahren? Der frühere Präsident des New Yorker Verkehrsausschusses, Mr. Bingham, ging in diesem Punkt am weitesten. Er forderte für die Zukunft der amerikanischen Großstädte das absolute Park-and-Ride-System, zu Deutsch Parke und fahre mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Ich plädiere für ein vollständiges Fahrverbot für alle Privatfahrzeuge in den Stadtzentren. Ausgenommen Arztwagen, Versorgungsfahrzeuge und so weiter. Am Rand der Innenstädte müssen wir dafür großzügige Umsteigeplätze mit ausgedehnten Parkplätzen oder Parkhäusern errichten. Von ihnen gelangt man mit wenigen Schritten zu den Buslinien, die künftig jede erforderliche Personenzahl in rascher Zeitfolge bequem, schnell und störungsfrei in die Innenstadt bringen. In so gründlicher Form ist freilich noch nirgends eine verkehrsfreie City geschaffen worden. Aber einige Beispiele bekräftigen immerhin die Tendenz, die Bingham, übrigens keineswegs als einziger, befürwortet. Die brasilianische 2-Millionen-Stadt Sao Paulo hält ihren freilich recht kleinen Stadtkern absolut verkehrsfrei, nicht ohne jedoch die Geschäftsviertel umso großzügiger mit breiten Straßen auszustatten. Freilich kommt ein Verkehrsverbot für ganze Stadtviertel oder Straßen nur unter bestimmten Voraussetzungen in Frage. Sie müssen trotz der Sperrung gut erreichbar bleiben. Und in der Nachbarschaft muss genügend Parkraum zur Verfügung stehen. Auch muss die Warenzufuhr weiterhin möglich sein, etwa über rückwärtige Parallelstraßen oder durch die Verlegung des Ladebetriebes in geschäftsarme Tages- oder Nachtstunden. Jedenfalls braucht die Geschäftsstraße durchaus nicht zugleich Verkehrsstraße zu bedeuten. Die eine sollte dem Fußgänger, die andere den Fahrzeugen vorbehalten bleiben. Und damit kommen wir auf ein Gebiet zu sprechen, das oft ordnend in das Verkehrschaos eingreift. Auf die Trennung der Verkehrsgattungen. Die Straßenbahn ist an allem schuld. Die Kraftfahrer sind an allem schuld. So streiten sich die Parteien. Und man könnte noch die gleichen Flüche auf die Radfahrer, Motorradfahrer, Fußgänger, Pferdefuhrwerke und so weiter anfügen. Sie streiten sich aber nur, weil sie alle auf der gleichen Fläche verkehren. Ja, das Beste wäre natürlich, wenn alle Verkehrsteilnehmer, jede Gattung meine ich, ihren eigenen Verkehrsweg hätte, nicht ihre eigene Verkehrsbahn hätte. Das wäre natürlich ideal. Ja, Sie denken dabei zum Beispiel sicher an die Straßenbahnen, die ihren eigenen Fahrkörper haben sollen. Mhm. Das ist natürlich eine Platzfrage, wo man so etwas bauen kann. Aber schön wäre es, denn dann gibt es wirklich keinen Streit mehr, wenn jede der Verkehrsarten eine eigene Fahrbahn hat. Man stört sich dann nicht mehr und man kommt als Straßenbahnfahrer und auch als Autofahrer viel flüssiger und gefahrloser vorwärts. Also ich habe zum Beispiel in Mailand mal eine ideale Lösung gesehen. Ich glaube jedenfalls, dass es ganz ideal ist. In der City, da in der Innenstadt, da ist eine nur Straßenbahnstraße. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Ja, Via Tommaso Grossi oder so ähnlich. Ja, verkehrt nur Straßenbahn. Eine ausgezeichnete Lösung. Mhm. Ja, es ist die Frage, wo man das einrichten kann, um diesen Verkehr, wenn man ihn nicht auf der Straße ablaufen lassen kann, den Straßenbahnverkehr unterirdisch zu verlegen. Wir landen dabei immer wieder bei der Frage der Finanzen. Wer soll das bezahlen? Das ist richtig. Na, und da kommt wahrscheinlich noch ein anderes Problem hinzu. Überlegen Sie mal, wenn also tatsächlich jede Verkehrsgattung, jede Verkehrsart ihre eigene Fahrbahn hat, der langsame Autoverkehr, der schnelle Autoverkehr, der Motorradverkehr, der Radfahrerverkehr, der Fußgängerverkehr, die Straßenbahn, das sind ja schon 5, 6 Gattungen. Wie breit sollen dann die Straßen werden und vor allen Dingen, wo sollen dann eigentlich die Fahrzeuge noch parken? Ja, das Parkplatzproblem, das ist natürlich ein ganz besonders schwieriges Kapitel. Wir sagen ja schon scherzhaft, was ist eigentlich ein Fußgänger? Das ist ein Autofahrer in der Großstadt, dem es zufällig gelungen ist, einen Parkplatz zu finden. In vielen Städten, namentlich in Orten mit engen Altstädten, ist das Parkproblem die Sorge Nummer 1 der Verkehrsingenieure. Noch ist es in vielen Städten möglich, ein System von Parkhochhäusern zu errichten. Aber es besteht die Gefahr, dass die Einsicht in diese Notwendigkeit erst dann kommt, wenn erstens die Innenstädte bereits ganz dem Verkehrschaos anheimgefallen sind und zugleich zweitens die nachträgliche Errichtung solcher Parkhäuser räumlich bereits nicht mehr möglich ist. Welches wären dann die Folgen? Je größer das Missverhältnis zwischen Fahrzeugen einerseits und Parkhäusern andererseits ist, umso eher wird man gezwungen sein, in den Innenstädten den Individualverkehr einzuschränken. Niemand außer den Männern im Dienste der öffentlichen Angelegenheiten und den Priesterinnen der Vesta ist es gestattet, in der Stadt Rom von der 6. bis zur 16. Stunde mit Räderfahrzeugen zu zirkulieren. In keiner europäischen Stadt könnten es die Stadtväter jedoch auf sich nehmen, der Verkehrsentwicklung nur mit Verboten, Begrenzungen oder Trennung der Gattungen zu begegnen. Vielmehr suchen sie überall auch nach Möglichkeiten zur Erweiterung der Verkehrsflächen. In allen Städten wurden daher schon Umgehungsstraßen gebaut oder Begradigungen, Straßenverbreiterungen, Durchbrüche und Platzneugestaltungen vorgenommen, die dem Fließverkehr sehr entscheidend zugute kamen. Freilich, wir ahnen nicht, welche Schwierigkeiten oft im Einzelfall zu überwinden sind. Das Wiederaufbaureferat der Stadt München zum Beispiel ordnete nach 1946 an: Zur Gewinnung von Verkehrsflächen wird auf der Südseite der Kaufingerstraße bei allen Wiederaufbauten die Baulinie um 10 Meter zurückgenommen. Zu einem späteren, noch zu bestimmenden Zeitpunkt sind auch die Erdgeschosspartien der erhalten gebliebenen Bauten bis zur neuen Baulinie für Fußgängerpassagen freizugeben. Jeder Quadratmeter neuer Verkehrsfläche muss also irgendwo anders abgezogen werden. Zum Beispiel von einem Privatgrundstück oder vom Bürgersteig. Aber es gibt bei der Schaffung von Verkehrsflächen auch Tabus. Zentrale. Hier Gustav 4. Hier Gustav 4. Bei Zusammenstoß am Roten Tor zwischen Opel Rekord Kennzeichen PS und hiesigem Ford M15. Zwei Verletzte in PKW mit Kennzeichen PS. Schuldfrage noch nicht geklärt. Ähnlicher Fall wie Dienstagabend. Melden uns wieder nach Aufnahme. Ende. Danke. Abreißen sollte man den alten Bau. Sieh doch, Emil, das herrliche Tor. Stadttore, alte Bauwerke, historische Straßenzüge und Plätze, Denkmäler und deren unmittelbare Vorräume gibt man entweder nur schweren Herzens oder aber überhaupt nicht dem raumfordernden Verkehr preis. Im extremen Gegensatz zu Mr. Bingham, der die völlig verkehrsfreie City forderte, gibt es aber auch Städteplaner wie Le Corbusier, die nicht nach der Geschichte und Tradition der Städte fragen. Der Kern unserer alten Städte mit ihren Domen und Münstern muss zerschlagen werden und durch Wolkenkratzer ersetzt werden. Die Wohn- und Geschäftshäuser in die Höhe und die Verkehrswege in die Breite. Zweifellos würden solche Städte dann von vornherein so gebaut bzw. umgebaut werden, dass der Verkehr in jeder Hinsicht auf seine Kosten kommt. Im Prinzip ist dies auch die amerikanische Methode, dem Verkehrsproblem beizukommen. Die Anpassung der Städte an den Verkehr. Aber keine europäische Stadt opfert dafür gern kulturelle Denkmäler ihrer Vergangenheit. Freier für neue und großzügige Gesamtplanungen waren jedoch diejenigen Städte, deren Stadtkern im Kriege ganz oder stark zerstört worden war. Leider wurde diese Chance im Unglück jedoch nur selten voll ausgenutzt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Man glaubte zunächst einmal in den ersten Nachkriegsjahren nicht an eine so rasche wirtschaftliche Wiedergenesung und an eine so rapide Steigerung des Kraftverkehrs. Und man musste, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, der privaten Initiative in baulicher Hinsicht mehr Freiheit lassen, als mit einem weitsichtigen Aufbauplan vereinbar gewesen wäre. Zudem hat die Aufteilung der Kompetenzen im Verkehrssektor vielerorts eine vernünftige Gesamtplanung schon im Ansatz unmöglich gemacht. Da arbeitet gar zu leicht die Baubehörde einer Stadt gegen die Einsichten der Polizeidirektion oder die Verkehrsbehörde gegen die Belange der Straßenbahn. Hemmend wirkt sich auch die Aufteilung der Straßenbaupflicht und Baufinanzierung auf den Bund, die Länder und die Gemeinden aus, sodass bei manchen Projekten, zum Beispiel bei Umgehungsstraßen, alle drei zusammenwirken müssen. Und doch gibt es Musterbeispiele für eine durchdachte, städtebauliche Verwirklichung der Verkehrsprobleme. Ein europäisches Beispiel gab im Weltausstellungsjahr Brüssel. Ja, wie wir aus Brüssel wissen, hat man ja dort in der Stadt der Weltausstellung sehr großzügige und sehr moderne Lösungen gefunden. Die dortigen Straßenbauer haben eine ganze Anzahl von kreuzungsfreien Straßen gebaut. Sie haben kreuzungsfreie Verkehrsknotenpunkte geschaffen, die früher sehr hohe Unfallziffern aufwiesen und wo heute durch Überführungen oder durch Unterführungen jeweils der Straßenzug doch praktisch unfallfrei geworden ist und wo ein zügiger Kraftfahrzeugverkehr möglich ist für diesen ganzen Ausstellungsbetrieb. Gut, ja, das sieht man natürlich sehr gern, aber das kostet natürlich noch eine ganze Menge Geld. Überlegen Sie mal in Brüssel, Sie sagten eben kreuzungsfreie Verkehrsknotenpunkte. Da muss man also Straßen höher legen oder Straßen tiefer legen. Da muss man Straßenbahnen verlegen. Denn Straßenbahnen gibt es ja nicht nur bei uns in den deutschen Großstädten, sondern auch in Brüssel. Ne? Das ist ja auch gemacht worden. Es sind kreuzungsfreie Straßen gebaut worden für den Kraftverkehr auf Mittelpfeilern, wo obendrauf die Straßendecke liegt, die den Autoverkehr trägt. Und in dem freien Raum unter dieser Autofahrbahn, die gewissermaßen im ersten Stock verläuft, darunter verläuft der Verkehr der Straßenbahn. Die Belgier haben noch ganz andere Sachen gemacht. Die haben wirklich einen kompletten Bahnhof um 800 Meter zur Seite verlegt. Sie haben nun natürlich mit den Mitteln, die ihnen finanziell zur Verfügung standen, tatsächlich ganze Häuserblocks abgerissen, um Raum für den Verkehr zu schaffen. Ja, das ist eine großzügige Verkehrsplanung und da könnte man eigentlich nur jeder Großstadt wünschen, irgendwann mal eine Weltausstellung zu haben. Unter den deutschen Städten, die beispielgebende Lösungen fanden, nannten wir bereits Kassel. Ein weiteres Beispiel gab Hannover. Dort lud Baudirektor Professor Rudolf Hillebrecht nach dem Kriege die Grundstücksanleger wichtiger Straßenzüge zu einer Aussprache ein. Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich für einen freiwilligen Verzicht auf die vorderen Partien Ihrer Grundstücke entschließen könnten, dann wäre die Stadt in der Lage, die Straßenzüge so zu verbreitern, dass sie sich zu repräsentativen Geschäftsvierteln entwickeln können. Das heißt, meine Damen und Herren, dass Sie selbst später von Ihrem heutigen Verzicht profitieren würden. Hillebrecht gewann die Grundstücksbesitzer. Und seine Prognose traf ein. Die betreffenden Straßen entwickelten sich zu attraktiven Geschäftszentren. Aber auch in der Gesamtplanung leistete Hillebrecht Vorbildliches. Er vereinfachte das Verkehrsnetz durch zahlreiche Durchbrüche im Stadtkern, trennte vielfach durch geschickte und geräumige Lösungen auf Plätzen und Straßenzügen die Verkehrsgattungen Straßenbahn, Kraftverkehr, Radfahrer und Fußgänger und löste auch die Frage der City-Umgehung durch ein Tangentensystem von nur Kraftfahrstraßen recht glücklich. Hannover hat aber auch als erste deutsche Stadt bereits kurz nach dem Kriege den Gedanken einer zweiten Verkehrsebene für eine Unterpflasterstraßenbahn zum Bestandteil seiner Vorausplanung gemacht. Und damit wären wir bei dem Stichwort, das heute in allen Großstädten von etwa 300.000 Einwohnern ab die Köpfe der Verkehrsexperten heiß macht. Die zweite Verkehrsebene. Die Errichtung einer zweiten Verkehrsebene unter dem Pflaster für Straßenbahnen und in Millionenstädten auch für U-Bahnen, ist angesichts der permanenten Steigerung der Motorisierungsdichte eines der Hauptgebote der Stadtplanung. Von ihr werden die Kraftfahrer profitieren, weil die Fahrbahnen der Hauptstraßen ihnen dann allein gehören und eine gegenseitige Störung damit ausgeschaltet wird. Und es werden von ihnen die Straßenbahnbenutzer profitieren. Weil die vorhin erwähnte 40-50%ige Geschwindigkeitsverminderung der Straßenbahnen in der City im Unterpflasterverkehr wieder aufgehoben werden kann. Durch den Fortfall von Kreuzungen, Verkehrsampeln und sonstigen Hindernissen wird die Straßenbahn unter dem Pflaster sogar schneller vorwärts kommen als auf der Straße. Mit dem Stichwort Unterpflasterstraßenbahn sind wir bei den Problemen der öffentlichen Verkehrsmittel angelangt. Aber noch eine andere Frage bewegt hier neuerdings die Öffentlichkeit. In den USA wurden in den letzten Jahren mehr als die Hälfte der Straßenbahnbetriebe abgebaut. Wiesbaden stellte schon zwischen den Weltkriegen vom Straßenbahn- auf Omnibusbetrieb um. St. Gallen hat die Straßenbahn abgeschafft. Schlagzeile: Hamburg plant straßenbahnfreie City und wird auf Omnibusbetrieb umstellen. Die Münchner Unterpflasterstraßenbahn ist nur als Vorstufe zur U-Bahn gedacht. Und so weiter und so weiter. Viele Großstädte ziehen die Umstellung von einem öffentlichen Verkehrsmittel auf ein anderes in Betracht. Und alle diese Beispiele haben eines gemeinsam. Sie scheinen auch für Europa jenen Trend zur Abschaffung der Straßenbahnen zu bestätigen, der in den USA wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten zum Verschwinden der Straßenbahn überhaupt führen wird. Und doch wäre es grundfalsch, dem amerikanischen Beispiel blindlings zu folgen. Es sind bei uns meistens keine verkehrstechnischen Erwägungen und abgesehen von den kleineren Großstädten, auch keine Rentabilitätsüberlegungen, warum man ihren Abbau in den Innenstädten fordert. Es sind vielmehr oft nur sehr vage psychologische Gründe. Sie haben den Strafantrag, der gegen Sie gestellt wurde, gehört. Und nun erzählen Sie uns bitte mal, wie sich der Unfall nach Ihrer Meinung abgespielt hat. Ja, also, das war so, Herr Richter. Ich hatte mich da an der Kreuzung Hauptbahnhof Bismarckstraße richtig links eingeordnet und wollte in die Bismarckstraße einbiegen. Aber das ging nicht gleich, weil mir mehrere Straßenbahnen, die geradeaus fuhren, ja, den Weg abschnitten. Ja, und dann kam ja schon Gelblicht und da wollte ich hinter der letzten Bahn noch schnell in die Bismarckstraße rein. Da kam aber eine Bahn aus der Gegenrichtung. Ja, und da war es dann eben passiert, ne? Ja, warum haben Sie die denn nicht gesehen? Tja, warum? Die war ja von der Bahn verdeckt, die in meiner alten Fahrtrichtung fuhr, ne? Am nächsten Tag las man in der Zeitung: Das Verfahren Höllriegel ist ein neuer Beweis für die Richtigkeit der Forderung nach Abschaffung der Straßenbahn in unserer Stadt. Machte sich dieser Reporter aber klar, was das in einer 500.000-Stadt bedeuten würde? Bei Umstellung von Straßenbahn auf Omnibusbetrieb erhöht sich die Zahl der öffentlichen Fahrzeuge um 50-100%, da das Fassungsvermögen der Busse entsprechend geringer ist als das der Straßenbahnen. Aber es gibt noch einen rein gefühlsmäßigen, ästhetischen Grund für die Abneigung gegen die Straßenbahn. Na, was sagen Sie denn zu unseren neuen Omnibusse? Ach, fesche Form, das muss man der Verkehrsgesellschaft lassen. Ja, gucke ich dagegen mal die alten Kästen von der Straßenbahn Linie 4 an. Ja, da haben Sie recht, die sehen bald aus, als wären sie von vor dem Ersten Weltkrieg. Ja. Eine nur Omnibusstadt hat den Nimbus der größeren Modernität. Aber entscheidend für die Frage, welches Verkehrsmittel für eine Großstadt das Richtige ist, ist in erster Linie ihre Einwohnerzahl und die damit zusammenhängende Verkehrsdichte. Je größer die Einwohnerzahl einer Stadt ist, umso mehr Personen müssen in der Regel in ihre Innenstadt geschleust werden. Das heißt, umso intensiver müssen auch die vorhandenen Fahrspuren ausgenutzt werden. Die Praxis hat nun gezeigt, dass Städte bis zu 200.000 Einwohnern durchweg mit einem Omnibusnetz auskommen. Der Bus reicht für die dort vorkommenden Verkehrsstärken völlig aus und erfordert zudem den geringsten Kapitalaufwand. In diesen Städten ist der Abbau der Straßenbahn nicht nur möglich, sondern meistens sogar eine ökonomische Notwendigkeit. Beispiele Wiesbaden, St. Gallen. Bei Städten über 200.000 Einwohnern ist das Beförderungsbedürfnis in der Innenstadt und in den dichter besiedelten Stadtteilen jedoch schon so stark, dass ein Straßenbahnnetz sowohl hinsichtlich der Beförderungsleistung als auch wirtschaftlich die bessere Lösung darstellt. Hier lohnt sich der höhere Kapitalaufwand für Gleisanlagen und Fahrleitungen. Städte von 2 Millionen Einwohnern und mehr sind endlich wegen ihrer starken Verkehrsbeanspruchung auf Schnellbahnen angewiesen, auf U-Bahn oder Hochbahn. Einzelne Schnellbahnstrecken dieser Art haben aber auch schon in Städten von 600.000 Einwohnern aufwärts ihren Sinn. Aber auch in allen diesen Städten bleibt die Straßenbahn noch so lange unerlässlich, als nicht das U-Bahn-Netz so dicht bzw. die Struktur der Stadt dem Omnibus so günstig ist, dass die bisherigen Straßenbahngäste mühelos von den anderen Verkehrsmitteln aufgesogen werden können. Paris und London erfüllen diese Bedingung. Sie haben die Straßenbahn mit Erfolg abgebaut. Und Berlin ist im Begriff, es ihnen nachzutun. Ob dagegen der Hamburger Plan, die Straßenbahn in der Innenstadt abzubauen, schon durchführbar ist, das wagen wir zu bezweifeln. Noch ist das Hamburger U-Bahn-Netz zu wenig entwickelt, um die Straßenbahn voll ersetzen zu können. Fassen wir zusammen. Die Straßenbahn ist zwar vielfach der Prügelknabe des Großstadtverkehrs, aber ein voreiliger Abbau oder auch nur eine verfrühte Reduktion ihrer Netze wäre in allen deutschen Großstädten über 200.000 bis 300.000 Einwohnern, abgesehen vom verkehrsgünstigeren Berlin, nicht zu verantworten. Der Streit um die Frage Straßenbahn oder nicht und der Ruf nach einer zweiten Verkehrsebene lenken die Öffentlichkeit aber ganz davon ab, dass bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben noch ganz andere Dinge einer Reform bedürfen. Das Tarifproblem. Die Rationalisierung der Betriebe. Die Fahrplangestaltung. Die Bequemlichkeit der Fahrgäste. Alle diese Probleme hängen miteinander zusammen. Beginnen wir mit dem heikelsten, mit dem Fahrpreis. Die Ankündigung von Tariferhöhungen ruft in der Öffentlichkeit stets Proteste hervor. Und vielfach hat man diesem psychologischen Druck auch so lange nachgegeben, bis die verspätet einsetzende Tariferhöhung schließlich nicht mehr, wie vorgesehen, der Verbesserung des Betriebes, sondern der Defizitabdeckung dienen musste. Das bayerische Wirtschaftsministerium lehnte zum Beispiel die vom Münchner Stadtrat beschlossene Tariferhöhung der Münchner Straßenbahn ab. Was aber stellt der Münchner Stadtanzeiger vom 14. August 1958 dazu fest? Münchens Verkehrsproblem und damit die zweckmäßige Lösung des Massenverkehrs sind bekannt. Investitionen größten Ausmaßes wären notwendig. Die Versagung von Preisen für die Verkehrsleistungen, die wenigstens den größten Teil der Unkosten decken und einen Verlust von rund 25 Millionen beseitigen helfen, wird die Frage aufwerfen, ob Verbesserungspläne dann überhaupt noch verfolgt werden können. Die Grundlagen einer Lösung des Verkehrsproblems scheinen zerstört, ehe sie geschaffen sind. Der Verfasser des Artikels hat recht. Aber nicht nur durch Tariferhöhung, sondern auch durch Rationalisierung der Verkehrsbetriebe lassen sich entscheidende Verbesserungen erreichen. Im gleichen Münchner Stadtanzeiger konnte man lesen: Bekanntlich sind die Verkehrsunternehmen besonders lohnintensiv. Das heißt, die Ausgaben für das Personal bilden den Hauptanteil des gesamten Aufwandes. Er beträgt für München etwa 65%. Zugleich steht an den Fenstern der Münchner Straßenbahnen ein Plakat. Die Stadtwerke München benötigen dringend Fahrpersonal, insbesondere Schaffner und Schaffnerinnen. Das Verkehrspersonal ist also nicht nur teuer, sondern auch sehr rar. Was liegt also näher, als den Betrieb personell rationeller zu gestalten? Wie aber wäre das möglich? Ein Zwei-Wagen-Zug der Straßenbahn beispielsweise benötigt bei uns fast noch überall 3 Mann Fahrpersonal. Einen Fahrer und 2 Schaffner. In den Vereinigten Staaten dagegen fahren fast alle öffentlichen Verkehrsmittel, Straßenbahnen inbegriffen, längst in ähnlicher Weise im Ein-Mann-Betrieb, wie in Hamburg und manchen anderen Orten, die Buslinien. Das bedeutet, dass der Fahrer zugleich Kassierer bzw. Kontrolleur ist. Man wird dagegen einwenden, dass diese Methode längere Aufenthalte verursacht. Das stimmt, wenn sich das noch so wie hier abspielte. Einmal umsteigen bitte, Goetheplatz. Haben Sie es nicht kleiner? Moment mal. Nein, leider nicht. Kann jemand von den Herrschaften vielleicht 50 Mark wechseln? In den USA hört sich das vergleichsweise so an. Thank you. Move back in the bus, please. Many thanks. Thanks. Thank you. Move back in the bus, please. Move to the rear. Fahrkartenautomaten an den Haltestellen machen Geldsuche, Geldwechsel und Fahrkartenhantierung überflüssig. Der Fahrer erfasst mit einem Blick, ob der Gast eine gültige Karte hat. Auch Mönchengladbach hat dieses System bereits mit Erfolg eingeführt. Erforderlich ist jedoch eine Vereinfachung der Tarife. Mit der Einführung solcher Maßnahmen würde man innerhalb der Verkehrsunternehmen einen erheblichen Prozentsatz an Personal einsparen und damit zugleich den Weg zu einer flüssigeren Fahrplangestaltung ebnen. Es ist nämlich kaum bekannt, dass vor allem das Festhalten am 3-Mann-Betrieb der Straßenbahnen bzw. am 2-Mann-Betrieb der Omnibusse daran schuld ist, dass die Zugfolge der Straßenbahn- und Buslinien oft nicht dichter gestaltet werden kann als in Zeitabständen von 12, 15, 20, ja sogar 30 Minuten. Bei Umstellung auf den Einmannbetrieb, den man in den Stadtkernen während der Stoßzeiten immer noch auf einen Zweimannbetrieb umschalten kann, könnte man dagegen bei vielen Linien die Zugfolge erheblich dichter gestalten, ja oft sogar verdoppeln. Durch dichtere Zugfolge aber würde auch der Nutzraum der Wagen und vor allem die Zahl der Sitzplätze vergrößert. Denn wie sieht es damit heute aus? Ich habe mir das mal zusammengerechnet. Ich stehe im Laufe eines Monats ungefähr 28 Stunden in der Straßenbahn und 5,5 Stunden im Omnibus. So viel Zeit brauche ich nicht immer für alle Mahlzeiten des Monats zusammengenommen. Durch das Gedränge im Bus und durch das furchtbare Geschaukel und durch das plötzliche Bremse manchmal komme ich oft schon morgens im Geschäft mit Kopfschmerzen an. Ein Sitzplatz? Oh, den bekomme ich nicht einmal zu sehen, so voll ist unsere Linie immer. Sollen diese Zustände für alle Zukunft so andauern? Soll das Fahren in Bahn und Bus immer einem Viehtransport gleichkommen? Und soll der Weg zur Arbeitsstätte und zurück nur noch mit einem täglichen Martyrium erkauft werden? In einer Epoche, die auf vielen Gebieten den sozialen Ausgleich geschaffen hat, dürfen nicht die Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel zu modernen Parias degradiert werden. Bei der Bewältigung der großstädtischen Verkehrsprobleme gilt es nicht nur, rein rechnerisch gute Lösungen zu finden. Es sollte über allem auch der Grundsatz der Menschenwürde stehen. Die Verkehrsbetriebe können, wie wir aufgewiesen haben, dazu noch vieles aus eigener Initiative tun. Wenn aber die Grenzen ihrer Möglichkeiten erreicht sein werden und wenn der wachsende Privatverkehr den öffentlichen Verkehr in immer gefährlichere Krisensituationen bringen sollte, dann besteht kein Zweifel darüber, wer von beiden zugunsten einer gesunden Volkswirtschaft und der Menschlichkeit den Vorrang bekommen muss. Es wird in jedem Fall der öffentliche Verkehr sein. Das war eine Reportage aus dem Jahr 1958. Großstadtverkehr, Arterien verkalkt. Reporter waren die Brüder Klaus und Rolf Kolberg. Es sprachen Harald Bender, Lieselotte Bettin, Uwe Dallmayr, Hans-Otto Hilke, Günther König, Hans-Martin Köttenich, Ursula Langrock, Maria Madeleine Matzen, Alwin Michael Rüffer, Robert Seibert und Hans Timmerding. Das war unser Archivschatz heute. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.